Liebe macht das Herz so warm. Deshalb nehm ich dich in den Arm. Denn mit Liebe macht das Leben Spaß. Weil Liebe glücklich macht. Wir teilen Freude, Mut.